Eine Hommage an die alten Lieder, die ich seit meiner Kindheit kenne und die zum Teil Jahrhunderte alt sind. Und ich habe deshalb versucht, den Text sozusagen im Tone der Alten zu verfassen. Rosen im Dezember. Ja, auch so manches alte Lied gehört zu meinem Leben, half mir, wenn ich gefallen war, mich wieder zu erheben. Da fließen Brunnen klar und kalt, wer daraus trinkt, wird nimmer alt. Und warum soll es solche Brunnen nicht auch wirklich geben? Solch einen Brunnen habe ich bis heute nicht gefunden. Ich wollte manchen kühlen Trunk draus trinken und gesunden. Andere befreit und heilt die Zeit, die schnell vorübereilt. Von allem Schmerz mir aber schlägt die Zeit die tiefsten Wunden. So bitten schon seit alter Zeit die Menschen um die Gabe ewiger Jugend ohne Leid und enden doch im Grabe. Die alten Lieder selbst sind jung, dass ich in dir Erinnerung an ihnen, wenn ich alt bin, Rosen im Dezember habe. Die alten Lieder selbst sind jung, dass ich in dir Erinnerung an ihnen, wenn ich alt bin, Rosen im Dezember habe.